Donnerstagnachmittag. Mackie Messer nimmt Abschied von seiner Frau, um vor seinem Schwiegervater auf das Moor von Highgate zu fliehen. Mac, erschreck mich. Na, was ist los? Wie siehst du denn aus, Polly? Ich bin bei Braun gewesen. Und mein Vater ist auch dort gewesen. Und sie haben ausgemacht, dass sie dich fassen wollen. Mein Vater hat mit etwas Furchtbarem gedroht und Braun hat zu dir gehalten. Aber dann ist er zusammengebrochen und jetzt meint er auch, du solltest schleunigst für einige Zeit unsichtbar werden. Mac, du musst gleich packen. Ach, Unsinn packen. Komm her, Polly. Ich will jetzt was ganz anderes mit dir machen als packen. Oh, nein. Oh, das dürfen wir jetzt nicht. Oh, ich bin so erschrocken. Es war immerfort vom Hängen die Rede. Ich mag das nicht, Polly, wenn du launisch bist. Gegen mich liegt in Scotland Yard gar nichts vor. Ja, gestern vielleicht nicht. Aber heute liegt plötzlich ungeheuer viel gegen dich vor. Ich habe die Anklageakten mitgebracht. Es ist eine Liste, die überhaupt nicht aufhört. Du hast 2 Kaufleute umgebracht, über 30 Einbrüche, 23 Straßenüberfälle, Brandlegungen, vorsätzliche Morde, Fälschungen, Meineide. Alles in 1,5 Jahren. Du bist ein schrecklicher Mensch. Und in Winchester hast du 2 minderjährige Schwestern verführt. Mir haben sie gesagt, sie seien über 20. Was sagt Brown? Er fasste mich noch im Flur und sagte, jetzt könnte er nichts mehr für dich machen. Also gut, wenn ich weg muss, dann musst du die Leitung des Geschäfts übernehmen. Oh, rede jetzt nicht von Geschäften, Mac. Ich kann es nicht hören. Küsse deine arme Polly noch einmal und schwöre ihr, dass du sie nie... Setz dich. Ja. Das sind die Hauptbücher. Sieh her und hör gut zu. Da ist die Liste des Personals. Also, das ist Hakenfinger Jakob. 1,5 Jahre im Geschäft. Wollen wir sehen, was er gebracht hat. 1, 2, 3, 4, 5 goldene Uhren. Viel ist es nicht, aber es ist saubere Arbeit. Da ist Trauerweiden Walter. Ein unzuverlässiger Hund. Verkitscht Zeug auf eigene Faust. 3 Wochen Geigenfrist, dann ab. Du meldest ihn einfach bei Braun. Ich melde ihn einfach bei Braun. Jimmy 2. Ein unverschämter Kunde. Einträglich, aber unverschämt. Räumt Damen der besten Gesellschaft das Betttuch unter dem Hintern weg. Gib ihm Vorschuss. Ich gebe ihm Vorschuss. Im Übrigen machst du es genau wie bisher. Stehst um 7 Uhr auf, wäschst dich, badest einmal und so weiter. Du hast ganz recht. Ich muss die Zähne zusammenbeißen und auf das Geschäft aufpassen. Was dein ist, das ist jetzt auch mein, nicht wahr, Mackie? Ja. Mac, ich kann nicht mehr. Ich sehe immer deinen Mund an und dann höre ich nicht, was du sprichst. Wirst du mir auch treu sein, Mac? Selbstverständlich werde ich dir treu sein. Ich werde doch Gleiches mit Gleichem vergelten. Meinst du, ich liebe dich nicht? Ich sehe nur weiter als du. Ich bin dir so dankbar, Mac. Du sorgst für mich. Und die anderen sind hinter dir her wie die Bluthunde. Also, Polly, lass die Witze. Noch kann ich die Rede sein von einer Hatz. Den Reingewinn schickst du weiterhin an das Bankhaus Jackpool in Manchester. Ja. Unter uns gesagt, es ist nur noch eine Frage von Wochen, dass ich ganz in das Bankfach übergehe. Es ist sowohl sicherer als auch einträglicher. In höchstens 2 Wochen muss das Geld herausgenommen sein aus diesem Geschäft. Dann gehst du zu Braun und lieferst der Polizei die Liste ab. In höchstens 4 Wochen ist dieser ganze Abschaum der Menschheit in den Kerkern von Old Bailey verschwunden. Aber Mac, kannst du ihnen denn in die Augen schauen, wenn du sie durchgestrichen hast und sie so gut wie gehängt sind? Kannst du ihnen dann noch die Hand drücken? Wem? Säger Robert? Münz Matthias? Hakenfinger Jakob? Diesen Galgenvögel? Wir haben Neuigkeiten. Meine Herren, ich freue mich, Sie zu sehen. Guten Tag, meine Herren. Captain, ich habe die Liste mit den Gründungsfeierlichkeiten jetzt bekommen. Ich darf wohl sagen, wir haben Tagesschwesterarbeit vor uns. In einer halben Stunde trifft der Erzbischof von Canterbury ein. Wann? 5:30 Uhr. Wir müssen sofort los, Captain. Ja. Ihr müsst sofort weg. Was heißt wir? Ja, was mich betrifft, so bin ich leider gezwungen, eine kleine Reise anzutreten. Um Gottes Willen, will man sich hops nehmen? Und das ausgerechnet, wo die Krönung bevorsteht? Die Krönung ohne sie ist wie ein Brei ohne Löffel. Halt die Fresse. Zu diesem Zweck übergebe ich für kurze Zeit meiner Frau die Leitung des Geschäfts. Was? Polly! Jungs, ich denke, unser Captain kann da ganz ruhig abreisen. Wir werden das Ding schon schmeißen. Erstklassig, was, Jungs? Ich habe ja nichts zu sagen, aber Ich weiß nicht, ob deine Frau in einer solchen Zeit... Ja. Das ist nicht gegen Sie gerichtet, gnädige Frau. Was sagst du dazu, Polly? Du Sauhund. Du fängst ja gut an. Natürlich ist das nicht gegen mich gerichtet, sonst würden dir diese Herren schon längst deine Hosen ausgezogen und deinen Hintern versohlt haben. Nicht wahr, meine Herren? Bravo! Bravo, die Frau Käpt'n, die weiß das rechte Wort zu finden. Hoch, Polly! Das Ekelhafte daran ist, dass ich dann zur Krönung nicht da sein kann. Das ist hundertprozentiges Geschäft. Am Tage alle Wohnungen leer und nachts die ganze Otto-Lee besoffen. Übrigens, du trinkst zu viel, Matthias. Du hast vorige Woche wieder durchblicken lassen, dass die Inbrandsteckung des Kinderhospitals in Greenwich von dir gemacht wurde. Wenn so etwas noch einmal vorkommt, bist du entlassen. Wer hat das Kinderhospital in Brand gesteckt? Ich doch. Wer hat es in Brand gesteckt, meine Herren? Sie, Herr McKees. Also wer, Matthias? Sie, Herr McKees. Auf diese Weise kann unser einer natürlich nie hochkommen. Du kommst schon hoch, an den Galgen. Wenn du meinst, du kannst mit mir konkurrieren. Hat man je gehört, dass ein Oxford-Professor seine wissenschaftlichen Irrtümer von irgendeinem Assistenten zeichnen lässt? Er zeichnet selber. Gnädige Frau, befehlen Sie über uns, während Ihr Gemahl verreist ist. Und jeden Donnerstag Abrechnung, gnädige Frau. Jeden Donnerstag, Jungs. Und jetzt macht euch an die Arbeit. Ja.